Herr Schenemann, wir gehen jetzt zu auf ein altes gebäuerliches Gebäude. Gebäuerliches Gebäude? Das klingt gut, ja. Ja, wir fangen nochmal an. Nee, wieso? Das ist doch gut. Das lassen wir so. Wir gehen auf ein altes gebäuerliches Gebäude zu. Das ist ein ehemaliger Schweinestall. Ein ehemaliger Schweinestall? Mhm. Und was macht der Schauspieler Hinnerk Schönemann? Ja, das sind meine Gänse, die gerade versuchen zu sagen, dass wir hier weggehen sollen. Was macht ein Schauspieler in einem ehemaligen Schweinestall, der jetzt aber in der Renovierungsphase immer noch ist und wahrscheinlich auch noch ganz lange sein wird? Ja, sieht so aus wie ganz lange, aber wir vermuten mal, ich sage das immer so wie noch 2-3 Jahre oder sowas, aber wir haben schon ein bisschen angefangen und haben jetzt aber auch 2-3 Jahre Stopp gehabt, weil wir das Glück hatten, uns, sage ich mal, ein bisschen Land zu kaufen und ein bisschen Wald zu kaufen und so weiter. Und da ist erstmal das Geld reingeflossen. Und jetzt bin ich ja Papa. Und jetzt wollen wir uns beeilen, dass wir das größere Haus bald fertig kriegen. Spätestens 2015 werden wir hier Weihnachten drin feiern. So ist der Plan. Weiter. Kommt das Geld aus der Schauspielerei? Ja, klar. Oder was, hier für den Hausbau? Ja, ja, klar. Logisch. Ich verdiene ja nicht anders Geld, nur ein bisschen mit Bauer. Was machen Sie konkret in der Landwirtschaft hier, wenn Sie nicht vor der Kamera stehen? Im Winter mache ich Holz, ne, weil wir heizen halt nur mit Holz. Und im Sommer über mache ich Heu. Also ich bin Heubauer im Nebenerwerb, so sagt man das. Und das Heu ist für den Verkauf oder für die Pferde, die 5, die Sie haben? Also wir verbrauchen ein paar Ballen für die eigenen Pferde und die anderen können verkauft werden, ja. Hinnerk Schönemann, es ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man mit einem Schauspieler spricht, der in den letzten Jahren ziemlich viel im Kino und im Fernsehen präsent war, mit ihm auf dem Platten Dorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Plau am See durch ein Gebäude zu laufen. Und dann fragt man sich immer wieder, der Mann hat bei Steven Spielberg, worauf wir zurückkommen werden, gearbeitet. Was macht er hier auf dem Land? Was hat er hier verloren? Ich habe hier alles gefunden. Verloren habe ich hier gar nichts, außer meine Liebe zum Land. Aber sonst habe ich hier, glaube ich, alles gefunden. Also ich bin zwar in Rostock geboren, aber meine Mutter hat hier in diesem Dorf ganz früh schon ein Haus sich gekauft und mein Onkel hat dieses Dorf hier ganz früh gefunden, deswegen sind wir alle mehr oder weniger hier. Man stellt sich vielleicht etwas naiv als Nichtschauspieler vor, wenn man in Filmen spielt, wenn man im Fernsehen spielt, muss man in der Metropole wohnen, man muss gesehen werden, um dann Rollen zu kriegen. Ganz offensichtlich ist es so, dass das nicht Ihr Lebensmodell ist als Schauspieler. Nicht mehr. Ich hatte es auch lange probiert. Also bis 2007 hatte ich sogar noch eine Wohnung, 2006 in Berlin. Und dachte, es müsste auch so sein. Man braucht einen Kontakt zur Stadt und so weiter. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt und habe dann ganz, ganz vehement beschlossen, raus aufs Land. Genau das, was mir mein Geist, mein Körper mir vorgibt. Und das habe ich dann gemacht. Bin einfach ganz brutal hierher gezogen, habe alles hinter mir gelassen. Haben Sie nie was vermisst? Nein, nie. Ganz im Gegenteil. Ich habe nie was vermisst. Es war zum Teil sogar Horror. Also ich kann das nicht. Es sind so viele Menschen, so viele Autos in der Stadt. Ich vermisse es überhaupt nicht. Jetzt kommt Wind. Ja, das ist gut. Kleiner Panoramablick. Wir gehen auf meine Werkstatt zu, auf den Männerbereich. Und dort, wo Männer sich wohlfühlen. Oh, Hinnerk Schönemann, Sie haben John Deere. Wollen wir jetzt Werbung dafür machen? Ja, ich habe John Deere. Nein, das Werbung für Werbung. John Deere ist keine Werbung. Es gibt einen Film. Ich weiß, welchen Sie meinen. Der, wo er auf dem Rasenträger fährt, ne? Hm? Das ist einer der grandiosesten alten Stuntmänner Hollywood. Und da steht sogar der kleine John Deere dafür. Das ist der. Der kleine Trecker, ne? Ja, ich weiß, es war ein Zufall, dass ich den haben wollte. Ich mochte zwar schon die Farben immer gelb und grün. Herrlich. Und dass es der jetzt geworden ist, das ist also wirklich ein Jungstraum. Jungentraum? Ist das alles hier auch ein Jungentraum? Absolut, ja. Ich lebe wirklich den Traum. Klingt ganz komisch, aber ich lebe ihn genauso. Irgendwann, Ende der 90er Jahre wahrscheinlich, kam ein Schweizer in ihr Leben, Markus Imboden. Und ich glaube, der hat in ihnen gesehen den lakonischen, wortwitzigen Norddeutschen, der einfach nicht viel Worte macht, gesehen. Jetzt kriegt man eine falsche Sicht, weil ich ja hier jetzt so plapper wie ein Wasserfall. Aber im Grunde bin ich sehr still. Also ich bin ja, aber das mit Markus Imboden, dass wir uns getroffen haben, das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto. Also wenn ich sie mir vorstelle in diesen Filmen von Markus Imboden, dann sehe ich vor meinem inneren Auge Hinnerk Schönemann, der mit einer leicht vorgebeugten Haltung immer so ein bisschen okay. Immer so ein bisschen stur nach vorne guckend irgendwie über den Deich geht oder am Deich lang geht oder irgendwie sich in ein Auto setzt, Tür zuknallt und losheizt, aber immer stur nach vorne. Ja? Stur, ohne viel Worte. Ja, vielleicht, ja. Oh ja, hier ist wärmer. Ja, so. Und der Mann ist ordentlich. Ja, in der Werkstatt zumindest. Hat Spielberg selber angerufen? Nee, die Castingfrau. Wir stehen hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Plau am See, in einem kleinen Dorf. Und da ist es eine irre Vorstellung, dass dieser Mann, Hinnerk Schönemann, auf einmal bei Steven Spielberg in einem Film eine Nebenrolle hat, aber die doch schon ein bisschen Kinozeit eingenommen hat. Ja, um das noch ein bisschen zu toppen, wenn wir noch 2 Jahre zurückgehen, wo mich dieselbe Castingfrau anrief, da war ich mitten auf dem See und da rief mich die Castingfrau und sagte, ja, du sollst bei dem neuen Quentin Tarantino-Film mitmachen. Ich so, mitten auf dem See. Naja, das hat sich ja dann zerschlagen, also das hat nicht funktioniert. Inglourious Basterds genau, wäre das gewesen. Aus mehreren Gründen hat das nicht geklappt. So, und jetzt 2 Jahre später habe ich die neue Chance bekommen mit Steven Spielberg und ja, die habe ich genutzt. Und zwar richtig. So, und jetzt zeige ich immer, was ich den ganzen Winter über eigentlich immer mache. Weil im Winter hat man eben nicht so viel zu tun draußen, Heu ist nicht zu machen und so. Und so mache ich Holz. Wir stehen hier quasi vor einem Schuppen, einem offenen Schuppen und haben ungefähr eine Strecke von 12 Meter, wo wir nur Holz haben. Und das haben sie alles gesägt. Ja, aber das geht noch viel weiter. Das ist ja hier nur der kleine Teil. Das macht halt so einen Spaß, in den Wald zu gehen. Bäume zu fällen, zu sägen, zu spalten. Also Sie brauchen nicht ins Fitnessstudio, um sich quasi für eine Filmrolle die Kraft drauf zu schaffen. Doch, das muss ich zusätzlich noch machen, damit ich energielos werde. Wie die energielos werde? Naja, energielos werde. Im Sinne von meinem Körper, der vibriert immer so doll. Der muss immer arbeiten. Der hat immer Energie drin. Und die muss irgendwie loswerden. Das habe ich aber schon immer. Ne, so viel. Alles, was anstrengend ist, das braucht mein Körper, um matt zu werden, damit ich so meine Mitte habe. So. Aber das hat Markus Inboden in Ihnen auch gesehen, weil diese Figuren, entweder der Polizist in beispielsweise Mörder auf Amrum oder dann Tod einer Brieftaube, der Privatdetektiv hin, der ist auch immer ein bisschen so, als wenn er gleich explodieren würde. Ja, das kann schon sein, aber das hat eher was mit der Rolle zu tun, weniger mit der Energie an sich. Also vielleicht auch, aber ich sag mal so, ich kann komme morgens zum Set und bin abends noch genauso fit. Das ist irgendwie was eine Gabe, was mir die Natur mitgegeben hat, einfach immer fast grenzenlos Energie. Jetzt gucken wir wieder über die Weite, da hinten ist der Wald, aber vorher kommt ein Zaun. Also, da kam dann Steven Spielberg für den Film Gefährten. Ja. Spielberg und der kleine Bauernhof in Plau am See. Ja. Heftiger kann man sich einen Cultural Clash doch gar nicht vorstellen, oder? Es ist halt natürlich schon wirklich irre, wenn man losfliegt und denkt, Mensch, wo kommt man eigentlich her? Jetzt gerade, man ist 2 Stunden bis zum Flughafen gefahren. In London wurde das gedreht. Ja, fliegt rüber nach London zum Beispiel und ist dann da. Und es ist natürlich eine ganz andere Welt auf einmal, wo man in einem Hollywood-Film mal mitmachen kann. Und dann fährt man wieder zurück in das kleine Dorf und so. Das ist schon, man geht da schon sehr, sehr dankbar mit um. Also das ist schon, man merkt auch selber, wie absurd das ist. Aber man freut sich natürlich. Absurd? Ja, absurd. Ist schon absurd. Ich meine, wer kann schon mal in einem Steven Spielberg-Film mitmachen? Das ist doch absurd. Wo sind wir hier jetzt? Wir sind im Pferdeschlitten. Man muss dazu sagen, wir stehen gerade in der Garage, die bei Mörder auf Amrum eine Szene hatte. Da war eine kleine Szene drin. Und das ist diese Originalgarage. Das war früher mal meine Werkstatt, jetzt ist es der Pferdestall. Sie haben mal gesagt, Sie würden gerne einen Film hier in dieser Region, in Ihrem quasi, natürlich nicht in Ihrem eigenen Wohnzimmer drehen, aber in dieser Region. Ja, na, ich meine, ich wohne jetzt hier, ne? Und ich würde auch gerne den Leuten, mit denen ich hier zusammen wohne, auch irgendwie zeigen, dass ich auch gerne hier bei euch mal arbeiten möchte oder so. Nicht immer nur Köln oder Berlin oder Hamburg oder sowas. Aber vielleicht stehen wir kurz davor, das mal zu verwirklichen. Was ist los, Digga? Was ist los? Was ist? Willst du auch was sagen? Komm, dann mach einen ganzen Satz. Nicht einfach nur rumflennen hier. Hinnerk Schönemann, jetzt sitzen wir im Warmen. Hier haben wir also das Haus, wo Sie vorläufig untergekommen sind mit Ihrer Familie, neben dem Haus, was dann das große Haus werden wird. Mhm. Heimat, Land, sind Sie hier angekommen? Kann man irgendwann ankommen? Doch, doch. Also ganz, ganz klar gesagt, das ist meine Heimat. Noch weiter aus dem Fenster lehnen, sage ich, hier möchte ich sterben. Hier bin ich angekommen.